WDR-Fernsehen und in 1Live. Meldet uns über 1Live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, erstmal eine dicke Entschuldigung, dass wir so spät anfangen. Ging nicht früher. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr gewartet habt auf uns. Wir starten jetzt auch gleich sofort durch mit einer freien Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer mit reinzuschreiben. So, erste Anruferin heute Nacht ist die Irmgard. Und Irmgard ist 50. Guten Morgen. Hallo. Hallo Irmgard. Ich grüße dich. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Schönen guten Morgen. Ja. Weswegen rufst du an? Ich rufe an wegen eines Vorfalls mit meiner Mutter in einem Altenheim, weil sie hat einen Übergriff erlitten eines Mitbewohners, eines dementen Mitbewohners. Was heißt Übergriff? Übergriff heißt, dass er, ich weiß nicht, ob er zu aggressiv war oder nicht mehr Herr seiner Sinne. Er hat meine Mutter, wie gesagt, 90 Jahre alt. Die Mutter ist 90? Ja, die ist 90, mhm, aber fit. Ja. Ja. Und er hat sie zu Boden geschmissen. Mhm. Und hat dann noch auf ihr rumgetrampelt. Ach du lieber Gott. Ja. Und da ist keiner dazwischen gegangen, keine Schwester, irgendjemand? Nein, kein Pfleger. War niemand da? Nee, es war keiner auf der Station. Wo ist das denn genau passiert? Wie jetzt wo? Naja, auf dem Flur, im Zimmer. Ja, genau, im Gang. Im Gang, ja? Auf dem Gang. Ja, ja? Ich erzähle das kurz noch weiter. Ich habe noch eine behinderte Tochter, mhm, und ich habe die zur Kurzzeitpflege auch in diesem Heim untergebracht. Mhm. Und meine Mutter wollte eigentlich nur meine Tochter besuchen. Mhm. Also die sind in verschiedenen Etagen gewesen. Mhm. Und diese obere Etage, wo meine Tochter jetzt untergebracht war, ist eigentlich für die, die noch relativ fit sind, ne? Ja. Die zurechtkommen. Und ich habe das auch vorher mit dem Pflegepersonal abgesprochen, mhm, ne, dass auch meine Tochter da gut aufgehoben ist. Mhm. Und und dann ist meine Mutter da hoch und hat stand halt vor der Tür, und dann kam dieser andere Bewohner raus und hat dann gesagt, hauen Sie ab, Sie haben hier nichts zu suchen, und hat sie dann erstmal samt ihrer Gehhilfe dann umgeschmissen. Mhm. Und dann ist er wirklich massivst aggressiv geworden. Das heißt, deine Mutter ist verletzt worden? Die ist massivst verletzt worden. Sie liegt jetzt seit einer Woche auf der Intensivstation. Ach, du lieber Gott. Gebrochene Schulter, beidseitiger Beckenbruch. Die eine Niere wird nicht mehr zu retten sein. Ach, was für ein Drama. Ja, ist wirklich. Und du sagst, die Mutter war eigentlich mit ihren 90 Jahren noch relativ fit und, ja, und gesund, auch geistig präsent. Ja, und sie ist auch jetzt noch geistig fit. Also zum Glück hat er sie auch nicht irgendwie an den Kopf getreten. Wie geht's aber dir? Er ist wieder zurück in sein Zimmer, ist dann ein paar Minuten später wieder rausgekommen und hat nochmal auf sie eingetreten. Und ich habe dann jetzt wirklich anderthalb Tage überlegt, ich habe wirklich mit mir gerungen, aber ich habe es zur Anzeige gebracht. Ja, ich wollte jetzt gerade fragen, wer ist jetzt schuld? Der Mann ja nicht, weil der schwer krank ist. Das Ding ist jetzt auch noch, es hat sie tatsächlich keine Schwester gefunden, sondern meine Tochter ist von einer Freundin abgeholt worden. Und die sind dann zusammen zurückgekommen. Und also die Freundin wollte meine Tochter dann auch wieder zurück auf ihr Zimmer bringen. Mhm. Und die hat sie dann letztendlich gefunden. Aber deine Mutter hat doch bestimmt geschrien. Ja, sie hat es auch ganz deutlich mir gesagt. Also sie hat versucht, mit den letzten Kräften, die sie noch hatte, dass sie noch an irgendwas ranbollert, mhm, ne, an die Tür, an den Holzrahmen, an die Wand. Wenn das auf dem Flur war, dann müssen das doch, das war ja am helllichten Tag. Wie viel Uhr genau? Das war am Nachmittag. Ja, gut. Ja. Wenn es auf einem Flur war, dann müssen doch irgendwelche anderen Leute das gehört haben. Ich habe ja gesagt, das ist eine Station, wo eigentlich nur die Fitten sind. Und die sind bei diesem herrlichen Sommerwetter, sind die natürlich alle am Nachmittag draußen. Da war niemand. So, nochmal zu der Frage, wer ist schuld? Ja, weißt du, meine spontane Idee war gerade, wer ist schuld? Schuld ist die Heimleitung, denn offensichtlich haben sie diesen Menschen, der zu einer Gefährlichkeit neigt, nicht genügend beaufsichtigt. Das ist auch genau meine Meinung, dass das aber auch dann eine Wirtschaftsentscheidung ist. Ja? So ein Heim muss ausgelastet sein. Und das ist auch jetzt meine zweite Überlegung. Ich habe jetzt hier erstmal nur die Anzeige gemacht wegen der Körperverletzung. Aber ich neige tatsächlich dazu, auch dieses Heim dafür jetzt verantwortlich zu machen. Das würde ich auf jeden Fall machen. Echt? Du hast die Anzeige... Ich traue mich nicht. Nochmal die Frage, du hast die Anzeige wegen Körperverletzung gegen diesen Mann. Gegen diesen Menschen. Okay, aber das wird relativ schnell erledigt sein, wenn der schwer dement ist und eben aufgrund seiner Erkrankung nicht zurechnungsfähig. Noch eine Frage zum Verstehen. Du sagst, in dieser Abteilung, da waren die Fitten. Und ist denn dieser Mann auf dieser Abteilung, wo die Fitten sind, auch untergebracht gewesen? Ja, der hatte sein eigenes kleines Apartment. So, und das ist ja schon ziemlich absurd. Ja. Ich meine, nun kann man immer sagen, dass er zum ersten Mal so ausgerastet ist, aber ich glaube, genaue Beobachter im Pflegebereich erkennen relativ früh, wenn so etwas passieren kann mit einem Patienten. Ja. Warum hast du Sorge, das Heim anzuzeigen? Weil, also unser Ort, wir haben hier 3000 Einwohner und ich bin auch relativ bekannt. Ich habe Angst davor, dass ich, Entschuldigung den Ausdruck, wie die Sau durchs Dorf getrieben werde. Aber höre mal, Irmgard, es geht um deine Mama, um deine 90-jährige Mama, die jetzt so leiden muss und schwer verletzt im Krankenhaus liegt. Ich würde alles unternehmen, um zu verhindern, dass so etwas nochmal passiert und diejenigen zur Verantwortung zu ziehen, die da geschludert haben. Na, aber was für eine Frage. Ich bin dann auch, ich habe natürlich, wie gesagt, mit dem Heimleiter, ich habe mit dem Pflegepersonal gesprochen. Die wollten mich alle dämpfen. Ja, was sagt denn der Heimleiter? Der hat, wie gesagt, nur zu mir gemeint, naja, das kann schon mal passieren. Na super, das ist ein Hohn, ist das ja. Wenn meine 90-jährige Mutter im Krankenhaus liegen würde mit solchen schweren Verletzungen, dann sagt der Heimleiter mir, das kann ja schon mal passieren, wo ich meine Mutter in ein Heim gegeben habe, zur Obhut in dieses Heim, damit es ihr da gut geht. Ich würde die Tür zuschlagen und zur Polizei gehen. Aber wirklich. Also du meinst, ich sollte den zweiten Schritt auch noch machen? Ich würde es machen. Wenn es meine Mutter wäre und ich würde dir, ich habe immer zu das Bild vor Augen, das ist wahrscheinlich eine gebrechliche alte Dame gewesen und der tritt auf dieser Frau herum und du hast gerade die schweren Verletzungen. Ja, ich habe sie ja geschildert, ja. So, gibt es überhaupt eine Hoffnung, dass sie irgendwie sich wieder stabilisieren kann? Nein. Nein? Die gibt es nicht mehr. Die gibt es nicht mehr, das haben mir auch die Ärzte gesagt. Also sie Du denkst, deine Mutter stirbt daran? Ja. Ja, also Irmgard, dann ist es doch auch keine Frage, dass du da initiativ werden musst. Deine Mutter ist ja jetzt bei klarem Verstand, sagst du. Das ist auch, ich will das kurz noch anfügen, ich habe mich jetzt auch parallel dazu noch mit anderen Heimbewohnern natürlich unterhalten. Ich bin da recht häufig und ach, das ist immer eine ganz illustre Runde. Und die haben mir auch darüber berichtet, dass er schon anders auffällig geworden ist. Dass er dann zum Beispiel nachts in die Zimmer geht und reißt morgens um 2 Uhr morgens die Türen auf. Ja, aber dann ist es doch ganz klar, dass die Heimleitung absolut geschlampt hat. Die haben geschlampt. Dann ist es doch ganz, ganz eindeutig klar. Aber nochmal eine Frage zu deiner Mutter. Du sagst, sie wird es nicht überleben. Sie ist aber bei klarem Verstand, wie... Sie ist bei... Was sagt sie denn zu der Situation? Was sie sagt? Also ich habe ihr natürlich gesagt, dass ich zur Polizei gegeben habe, aber im Moment ist sie natürlich einfach nur, dass sie einfach immer nur sagt, Irmgard, ich habe so was Schlimmes erlebt, ich möchte... Der Teufel ist auf mir geritten. So ungefähr. Weiß sie, dass sie das nicht überleben kann? Ja, da haben wir jetzt drüber gesprochen. Ich habe auch eine Patientenverfügung, die haben wir schon vor einigen Jahren gemacht. Und ich habe das alles mit ihr besprochen. Wie sieht sie das, dass sie das wahrscheinlich nicht überleben wird? Die ist froh, dass sie eine tolle Tochter hat, die ihr zur Seite steht. Nun hast du die schweren Verletzungen geschildert. Ja, das habe ich alles mit ihr besprochen. Was glaubt man denn, an was sie nicht genau überleben kann, an was sie sterben wird? Es müsste eigentlich noch viel mehr operiert werden. Also auch das Becken muss operiert werden. Sie ist gestern das erste Mal operiert worden mit der Schulter, mit der gebrochenen. Aber sie mussten die OP abbrechen, weil einfach dann die Parameter nicht mehr gestimmt haben. Ja, es ist eine gebrechliche alte Dame. Mhm. Und da steckt man eine Operation nicht so leicht weg. Genau. Das kann auch, wenn es jetzt schlimm kommt, noch sein, dass deine arme Mama noch viele Monate leiden muss. Sie würde auf jeden Fall nicht mehr auf die Beine kommen. Mhm. Aber ich stelle das immer so noch in den Vordergrund, dass sie natürlich 90 ist. Sie hätte jetzt ja auch vorgestern an was anderes sterben können. Mhm. Ne? Gut, aber... Aber was du jetzt gesagt hast, dass man sowas nicht... man darf sowas nicht ungesühnt lassen. Das finde ich ja. Mir würde es das Herz brechen, wenn ich da an deiner Stelle zu meiner Mutter gehen würde und würde sie da liegen sehen und weiß, dass das letztendlich auf ein Verschulden von Menschen zurückzuführen ist, weil die nicht sorgfältig gearbeitet haben. Also, ich habe dir meine Meinung klar gesagt, Irmgard. Ja, ist klar. Aber wir haben das Problem und ich sehe das zum Beispiel ganz kurz noch so als zur Anfügung. Ich weiß, die Zeit ist kurz. Auf dieser Intensivstation, es liegen ja auch nur alte Menschen, die am Leben erhalten werden. Ne? Und ich glaube, das machen die im Moment mit meiner Mutter auch. Weil? Weil, ja, alles, da wird Schmerzmittel ohne Ende reingepumpt, da wird Sauerstoff reingepumpt, mir wurde heute noch vorgeschlagen, dass es soll noch so ein Herzschrittmacher eventuell eingesetzt werden. Weil ein lebendiger Patient nur Geld bringt. Ja, ganz genau. Aber das ist jetzt noch ein ganz anderes Thema. Das ist ein ganz anderes Thema. Okay, aber ich wollte es noch angefügt haben. Also meine Gedanken sind bei deiner Mama. Ich wünsche von Herzen, ja, was wünscht man da? Nee, ich wünsche ihr, dass sie gehen darf. Und das darfst du ihr dann auch wünschen. Dann wünsche ich ihr das auch so, wenn du das als Tochter auch so sagst. Irmgard. Dir wünsche ich alles Gute. Jawohl. Dankeschön, dass wir zusammen sprechen konnten. Sehr gerne, Irmgard. Alles Gute. Okay. Tschüss. Alles klar. Ciao. Tschüss. Hier ist Benedikt. Benedikt ist 19 Jahre alt. Guten Morgen, Benedikt. Ja, guten Morgen. Hi, Domian. Hallo, Benedikt. Bevor ich auf mein Thema zu sprechen komme, ein großes Lob noch an dich, dein Team und die Sendung. Dankeschön. Soll ich dir natürlich auch im Namen meiner WhatsApp-Gruppe den Domian-Fanatics ausrichten. Vielen Dank, sehr nett. Auf eine unterhaltsame und lebhafte letzte Staffel, würde ich sagen. Ja, genau, ganz genau. Ja, sehr nett. Ich danke dir herzlich. Ja, kein Problem. Was ist dein Thema, Benedikt? Ja, mein Thema ist folgendes. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Und zwar am Montag lief ja Hart aber fair. Ja. Mit Frank Plasberg und da ging es ja um diese Burka-Debatte. Ich habe Ausschnitte gesehen. Ich weiß, wer zu Gast war. Ich weiß auch grob die Positionen von Claudia Roth bis hin Michel Friedmann und Frau Klöckner und so weiter. Magst du dich auch zufällig öffentlich dazu äußern oder wie du dazu stehst? Ich krieg das Grausen, wenn ich diese Vogelscheuchen auf der Straße sehe. Was heißt verbieten? Für ein Verbot, das finde ich auch nicht zu rechtfertigen. Aber ich finde es schauderhaft. Was will man da diskutieren? Also ich finde es großartig, dass wir da uns wirklich so ähnlich sind in der Meinung. Also weil ich bin nämlich auch, was das Verbot angeht, zwiegespalten. Also ich weiß auch nicht, ob das dann das Richtige einfach sei. Ne? Aber gebe dir da ebenso recht. Also ich finde das so auch überhaupt nicht in Ordnung, muss ich dir sagen. Und fand natürlich daher auch die Position von Claudia Roth und Mariam, heißt sie, glaube ich, Hübsch. Frau Hübsch, ja. Absolut unverständlich und teilweise auch echt erschreckend, mit welcher, ja, mit welchem plumpen Geist sie da argumentiert haben, ne? Also Frau Klöckner hat eingangs bei der Sendung gleich stichhaltige Argumente gegeben, weshalb sie einfach schon mal die Burka oder die Vollverschleierung ablehnt. Mhm. Da hat sie noch nicht von Verboten gesprochen. Mhm. Und anstatt auf diese Argumente einzugehen, da kommt bei denen nur heiße Luft raus, muss ich sagen. Mhm. Und da finde ich es auch erschreckend, dass diese Leute dann so einen politischen Einfluss haben. Denn, meine Position auch mal dazu nennen. Ja, bitte. Denn was die Vollverschleierung angeht, hat die nämlich keine religiöse Grundlage. Das ist nämlich im Koran nicht vorgeschrieben, dass die Frau eben verschleiert ist. Das heißt, die logische Schlussfolgerung daraus ist, dass auch das lediglich ein Instrument der machohaften Männerwelt, so will ich das einfach mal unterstellen, auch ist und ein Instrument, um die Frau zu unterdrücken. Mhm. Und wie gesagt, abwertendes Frauenbild ist für mich dadurch eindeutig. Und wenn eben alle, also da gibt's ja auch, man kann ja die Person, jetzt mal unabhängig davon, dass es eine Frau ist, von außen überhaupt nicht erkennen. Also jegliche Individualität ist dadurch kann man sagen, ausgelöscht. Mhm. Und Integration kann dadurch meiner Meinung nach auch überhaupt nicht funktionieren. Auch auf dem Arbeitsmarkt nicht. Denkt man mal so an die Konvention, die man nun mal hat. Natürlich würden die dann natürlich auch wieder schlecht geredet werden, aber Also Benedikt, ich bin da ganz auf deiner Seite. Ich sehe es ganz genauso. Ich bin nicht für ein Verbot, weil Verbote, ich finde, wir leben in einer tollen, freien Gesellschaft. Da brauchen wir nicht noch ein Verbot. Aber ich sehe es genauso wie du und kann auch nicht verstehen, dass Claudia Roth als Repräsentantin der Grünen, die sich immer die ganze feministische Bewegung ist zu Hause bei den Grünen, dass sie sich da so positioniert. Das kann ich nicht verstehen. Und Michael Friedmann sagte etwas sehr Richtiges. Wieso tragen denn eigentlich dann die Männer keine Burka? Ja, genau. Ne? Warum die? Ne? Also. Ja, absolut, absolut. Also und da wird dann natürlich von Seiten von Frau Hübsch auch überhaupt nicht drauf eingegangen. Also sie hat dann immer erzählt von, es gibt qualitative Studien hier und da, wie unfrei unsere Gesellschaft eigentlich ist. Mhm. Aber das, also wirklich Ausflüchte, das ist schon, würde ich sagen, unverschämt teilweise. Und auch dann Argumente wie beispielsweise, in der Diskussion ging es auch nochmal darum, dass das Händeschütteln verweigert wird, bei einigen muslimischen Menschen eben. Und da hat dann ist dann Frau Roth auch wieder in die Bresche gesprungen und meinte irgendwie, in Japan sei es ja auch Sitte, sich zu verbeugen. Mhm. Also wie kann man irgendwie Kultur Japans hier auf Deutschland projizieren? Absolut. Diese Burka-Diskussion ist für mich gar nicht so relevant, weil Gott, wie viele Burka-Trägerinnen haben wir in Deutschland? Das ist da müssen wir gar nicht groß drüber reden. Richtig. Aber es ist natürlich ein starkes Symbol für die furchtbare Unterdrückung der Frau. So sehe ich es. Genau, auch. Und ist aus vielerlei Gründen relevanter, als man sich das eigentlich wünscht. Einerseits natürlich, weil es eben, wie du es gerade eben meintest, was Frauenrechte angeht, sehr unterdrückendes Mahnmal einfach darstellt. Ja. Und andererseits natürlich auch parteipolitisch so aufgeblasen ist, gerade natürlich auch von Seiten der AfD und CSU. Also da muss man einfach mal versuchen, so ein bisschen die Kirche im Dorf zu lassen. Ganz genau. Benedikt, danke für deine politische Äußerung, gesellschaftspolitische Äußerung. Ich danke dir auch fürs Gespräch. Und nochmal schönen Gruß an deine Jungs da, an deine Gruppe. Richtig gern aus, Mensch, die hören zu. Ja, und dann auch eine schöne letzte Zeit, würde ich sagen. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss, Benedikt, ciao. Mach's gut, tschüss, ciao. So, ihr Lieben, wie gestern schon angekündigt, Infos zur Domian Talk Tour findet ihr auf 1live.de. Die Tour beginnt im Januar nächsten Jahres und geht durch Nordrhein-Westfalen. Einzelheiten auf 1live.de. www.radio-essen.de. Hier ist Alena, 29. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Alena. Stimmt der Name? Alena? Ja. Ja. Alena, weswegen rufst du an? Ich möchte heute mit dir darüber sprechen, wie ich die Hölle meiner Kindheit überlebte. Was ist passiert in deiner Kindheit, Alena? Wo fange ich an? Also meine Kindheit, die fangen schon so an, dass ich geboren worden bin mit meiner Zwillingsschwester. Meine Zwillingsschwester 2 Stunden nach der Geburt verstorben ist. Mhm. Ich den Kampf gegen die Drogen und den Alkohol, der mir in der Schwangerschaft mit meiner Zwillingsschwester zugefügt wurde, überlebt habe. Also deine Mutter hat Drogen genommen, heftig. Ja, mhm. Ja, Drogen und Alkohol. Mhm. Und zwar in grauen Maßen. Mhm. Ich war dann halt die erste Zeit bei ihr. Also mein erstes halbes Lebensjahr. Und da hat sie mich halt tags und nachts über alleine gelassen und schreien lassen, bis ich vor Erschöpfung eingeschlafen bin. Und ab da ging es eigentlich nur noch bergab. Ich bin nicht mehr gewickelt worden, ich bin nicht mehr vernünftig ernährt worden. Mein Halbonkel, also das ist von meiner leiblichen Mama, der Halbbruder, also mein Halbonkel, der hat meiner leiblichen Mama einen Wasserkocher geschenkt, damit sie mir Flaschennahrung machen konnte. Mhm. Und selbst den hat sie zu Geld gemacht, um an Drogen zu kommen. Das heißt, sie hat dich als Kleinstkind, als Säugling, regelrecht vernachlässigt. Ja, ja. Und was ist denn nach dem halben Jahr dann passiert? Wo bist du dann hingekommen? Dann war ich, dann bin ich ihr weggenommen worden durchs Jugendamt. Mhm. Meine leibliche Mutter musste eine Haftstrafe absitzen wegen vermehrten Schwarzfahrens und Nichtzahlungen der Strafzettel, musste sie eine Haftstrafe verbüßen. Wie lange? Das weiß ich nicht. Nee. Ich weiß nur, dass sie halt eine Haftstrafe verbüßen musste. Wo hat man dich denn dann hingesteckt? Ich war in einer Kurzzeitpflegefamilie. Mhm. Bin dann in die nächste Pflegefamilie gekommen, war dann wieder in der nächsten Pflegefamilie. Also ich war insgesamt in 7 verschiedenen Pflegefamilien. Bist du überhaupt irgendwann nochmal zu deiner leiblichen Mutter zurückgekommen? Immer nur kurzzeitig, immer nur so für 2-3 Monate. Und wie waren jeweils diese 2-3 Monate? Das weiß ich nicht, da kann ich mich nicht dran erinnern. Da war ich einfach noch zu klein. Ich weiß halt nur aus Unterlagen vom Jugendamt, dass es wohl ganz schlimm gewesen sein muss. Sonst hätte man mich nicht wieder weggeholt. Wie war denn, bist du denn auch in einer Pflegefamilie dann aufgewachsen? Ja, also ich bin halt immer weitergereicht worden, weil, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ich finde, in der Gesellschaft wird leider viel zu selten darüber gesprochen, aber es gibt ja dieses sogenannte FAS, dieses fetale Alkoholsyndrom. Das ist, wenn Mütter in der Schwangerschaft mit ihren Säuglingen Alkohol trinken, haben die gewisse Merkmale. Und zwar zum Beispiel eingerollte Ohren, die sind dann halt einfach im Bauch der Mutter nicht mehr gewachsen. Und war das bei dir so? Ja. Also ich habe halt eingerollte Ohren, ich habe nicht ganz ausgebildete Augenlider, meine kleinen Zähne, ich sage immer, das sind meine Krüppelzähne. Wie bist du denn dann bei den Pflegefamilien behandelt worden? Ja, also man hat mich halt immer weitergereicht, weil aufgrund des Aussehens hat man halt gedacht, dass ich geistig und körperlich behindert werde. Darauf konnte man halt nicht. Mhm. Ne? Und dann bin ich halt ins Kinderheim gekommen. Und mit 2,5 Jahren bin ich dann in eine Langzeitpflegefamilie gekommen. Und da habe ich die Hölle meiner Kindheit erlebt. Ach du je. Das heißt, wie lange warst du dann in dieser Familie von deinem 2,5. Lebensjahr bis? Zu meinem 15. Lebensjahr. Bis zum 15. Also das ist richtig volle Pulle, die ganze Kindheit und Pubertät auch noch. Was ist da passiert? Was war das Schlimmste da für dich? Also für mich war das Allerschlimmste, also wirklich das Schlimmste, sie konnten mich dreschen mit was sie wollten. Aber ich wusste ganz genau, wenn die Hundeleine kommt, dann ist es zu spät, weil das ist ein Teil, es geht nicht kaputt. Sie haben Teppichklopfer auf mich kaputt geprügelt, sie haben Kochlöffel auf mich kaputt geprügelt, sie haben Kleiderbügel auf mich kaputt geprügelt. Also schwerste Gewalt haben sie dir angetan? Ja, das ist noch nicht mal das Schlimmste. Die Gewalt, das ist eigentlich gar nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste ist wirklich diese Erniedrigung. Diese Erniedrigung, dass man unterm Tisch sitzen muss mit einer Aluschale, wo du raus essen musst, während alle anderen normal am Tisch sitzen und du darfst deine Hände nicht benutzen. Wie, du musstest dann aus der Aluschale mit dem Mund einfach das raussaugen? Ja. Genau, richtig. Du durftest nicht mit der, also geschweige denn, dass man dir einen Löffel hingelegt hat oder einen Kabel. Nein. Und oben saß eine Familie, oben am Tisch saß eine Familie. Ja, genau. Mein Stiefvater, der ist baden gegangen, hat in das Badewasser reingewichst, ja. Und ich musste anschließend da drin baden. Gab es in dieser Familie auch sexuelle Übergriffe? Ja. Von wem? Sehr viele. Von meinem Stiefvater. Wenn du so auch so extrem geschlagen wurdest und mit der Hundekette, was du gerade gesagt hast, ist denn in der Schule das nicht aufgefallen zum Beispiel? Es ist aufgefallen, es ist auch in der Nachbarschaft aufgefallen, es hat aber keiner sich getraut zu melden. Es hat sich einfach keiner getraut, es zu melden. Also es war zum Beispiel so, ich bin an dem Abend, also ich hatte eine Freundin, die hieß Sandra, da durfte ich nie hingehen. Und ich habe mir immer sämtliche Sachen einfallen lassen. Dann bin ich mit dem Hund rausgegangen, wo war ich bei Sandra? Dann habe ich gesagt, weiß ich nicht, ich stehe morgens früher auf, um meinen kleinen Bruder zu wecken und ich war drüben bei Sandra. Ich bin im Abgehauen von zu Hause. Und dann irgendwann kam mein Stiefvater zu früh von der Arbeit nach Hause. So, und dann hat er meine Pflegemutter angerufen und hat den Lautsprecher angemacht und hat gesagt, ja, was soll ich jetzt mit ihr machen? Und dann hat sie gesagt, ja, du weißt ja, was du zu tun hast, hinter der Abstellkammertür. Und da hing immer der Teppichklopfer. Mhm. Und dann hat er mich anschließend damit geschlagen. Und du hattest auch nie den Mut, das in der Schule mal zu beichten, einem Lehrer? Nein. Warum sagst du eigentlich immer Stiefvater, aber Pflegemutter? Weil meine Pflegeeltern, wo ich mit 2,5 Jahren hingekommen bin, die haben sich auch noch mal getrennt und scheiden lassen. Da war ich 5. Und mit 6 kam ein Neuer bei uns in die Familie. Verstehe ich nicht. Warum hast du den Mann, der dich, was du gerade erzählt hast, der dich da so geschlagen hat, Stiefvater? Weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also es ist für mich nochmal ein anderer Mensch. Mhm. Na okay. Mit 15 bist du dann aus diesem Martyrium rausgekommen. Wie kam das, dass du da rauskamst? Also es war halt so, ich hatte heimlich in meinem Zimmer M&Ms gegessen. Mhm. Meine Pflegemutter hat mich erwischt, hat mich wieder gedroschen ohne Ende. Hat mich mit dem Gesicht in die Toilette gedrückt, hat mich durch die Wohnung gezogen mit dem Gesicht auf dem Boden, ja, also an den Haaren, hat sie, wie soll ich das erklären? Sie hat mich hinten im Nacken an den Haaren gepackt, hat mich auf den Boden gedrückt und immer wieder mit dem Kopf so aufgetitscht, auf den Fliesenboden und meinte nur, ja, ich wüsste ja ganz genau, dass ich das nicht dürfte, was denn soll, und hat mich dann raus in den Garten geschickt, ja, so wie ich war halt, und hat gesagt, ich soll warten, bis sie wiederkommt. So, und dann bin ich aus dem Garten abgehauen und bin zur Polizei gegangen. Ja. Ich weiß nicht, woher ich diesen Mut hatte. Ja, das war wahrscheinlich die Verzweiflung, die endlich dann durchgebrochen ist bei dir. Denke ich mal. Ja, und dann hat man dich daraus befreit. Ja. Wie geht es dir heute, Alena? Mein Leben gestaltet sich sehr schwierig. Es gibt Höhen und Tiefen, wie bei jedem Menschen auch. Mhm. Aber halt bei mir ist es extremer. Dadurch, dass ich ADHS und FAS habe. Was ist FAS? Dieses fetale Alkoholsyndrom. Ach so, okay. Ja. Also man bekommt das Leben halt nicht auf die Reihe. Ich bin jetzt 29 Jahre alt und man kann mich vergleichen vom Kopf her stecken geblieben auf 15, 16 so. Lebst du alleine? Ja, mhm. Aber ich werde betreut. Also mhm. Ich bin im ambulant betreuten Wohnen. Mhm. Gehört zu dieser Betreuung auch eine therapeutische Begleitung und Behandlung? Nein, leider nicht. Das ist halt nur ambulant betreutes Wohnen. Also ich habe meine eigene Wohnung und dann kommt 2-3 Mal die Woche jemand, mhm. Spricht mit mir, wie es mir geht, was ich so gemacht habe, warst du was denn jetzt ansteht. Ja, warst du denn überhaupt schon mal in einer Psychotherapie? Nein. Nein? Nein. Nach all dem, was mit dir passiert ist? Ja. Ja, aber das ist aber ganz, ganz, ganz dringend nötig. Ich bin nur bei einem Neurologen, der verschreibt mir halt meine Medikamente. Okay. Die ich bekomme, also das Ritalin und Alena, ich finde, dass du ganz dringend in eine gute therapeutische Behandlung musst. Und wie du das anstellen sollst und könntest, das wird dir jetzt genau mein Psychologe, der Frank, sagen, der im Hintergrund arbeitet. Ja. Ich finde es toll, dass du dich hier gemeldet hast und darüber gesprochen hast. Vielleicht ist das jetzt der erste Schritt, dass man dir, was ich von Herzen wünsche, dass man dir jetzt noch besser helfen wird demnächst und dass du auch ein ruhigeres und schöneres Leben führen kannst. Ja. Und all die Sachen, die man dir angetan hat, dass du die einigermaßen verarbeiten kannst. Aber das ist das Schlimmste, Domian. Das ist wirklich das Schlimmste. Das ist wirklich, dass du halt sagst, okay, das ist gewesen. Mhm. Man kann das für sich so abtun und sagt, es ist gewesen. Aber es sind so Kleinigkeiten. Ich gehe über den Weihnachtsmarkt. Es werden Teppichstoffe verkauft. Ich muss sofort die Straße wechseln, mhm. sonst drifte ich ab. Mhm. Heute war ich zum Beispiel, beziehungsweise gestern, war ich in einer Kochgruppe. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du diese kleinen Diabetikertaschen kennst, die alte Leute öfter mal so mit sich haben, diese Unterarmtaschen. Ja, Ich sag immer Opa Detlef-Taschen dazu. Ja, genau. So, und da ist ja so eine Handschlaufe dran. Mhm. So, und das habe ich heute gesehen. Und ich gucke das war mit meiner Betreuerin, und ich gucke meine Betreuerin an und sage, Trigger. Ich sage, ich muss mich jetzt anders beschäftigen oder so, ne? Und weil da gleich Assoziation in die Vergangenheit geht mit diesem, ja, mit genau, dieser Schlaufe. Richtig. Also das, ja, genau, mhm. weil ich habe mit dieser Schlaufe Dresche bekommen, weil mein Bruder eine Telefonrechnung von 500 D-Mark verursacht hat. Und dann damals bist du dafür verdroschen worden. Ich bin dafür verdroschen worden. Alena, jetzt bitte ich dich aufzulegen, und du wirst von Frank, meinem Psychologen, zurückgerufen. Und dann bekommst du eine sehr gute Beratung und eine fundierte Information in die Hand. Und dann hoffe ich, dass was in die Wege geleitet wird. Ja. Von Herzen alles Gute. Ich danke du legst dir auf und für wir das melden. Nette Gespräch. Sehr gerne. Du legst auf und wir melden uns gleich. Okay. Tschüss, ciao. Tschüss. So, wir haben 1.40 Uhr und hier ist unser Thema morgen. Morgen heißt unser Thema, ich schäme mich vor meinem Arzt. Und ich frage euch, habt ihr schon mal etwas extrem peinlich Unangenehmes bei eurem Arzt erlebt? Also hattet ihr zum Beispiel schon mal einen Sexunfall oder eine für euch eklige Krankheit im Intimbereich oder im Analbereich? Oder habt ihr vielleicht Angst, eurem Arzt die Wahrheit über euren Zustand zu erzählen? Vielleicht leidet ihr an einer Sucht und schämt euch dafür. Oder habt die Vermutung, irgendeine andere Krankheit zu haben, aber schämt euch sogar vor eurem Arzt. Habt ihr euch schon mal vor eurem Arzt geschämt? Oder seid ihr vielleicht gerade sogar in einer Situation, wo ihr jeden Tag den Arztbesuch vor euch her schiebt, weil es euch so peinlich und unangenehm ist? Wenn das so ist, dann können wir gerne drüber reden, wenn ihr das auch gerne wollt. Ihr könnt euch anmelden unter domian@wdr.de oder morgen vor der Sendung anrufen, während der Sendung. Ich hoffe, dass wir morgen pünktlich sind. Und wie immer könnt ihr natürlich morgen ab 0 Uhr auch anrufen. Ich schäme mich vor meinem Arzt. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht. Hier ist Sandra. Sandra ist 49. Morgen, Sandra. Hallo, Domian. Hallo. Schön, dich zu hören. Ja, schön, dass du da bist. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Kriegen wir hin. Sandra, um was geht's denn bei dir? Ja, also ich bin Polytoxikoman. Ja. Aber das ist eine schlechte Leitung. Hallo? Ja, Domian, hörst du mich? Ja. Wenn du den Hörer vielleicht noch ein bisschen günstiger halten könntest, dass du irgendwie näher am Mikro bist. Ja, ich tue mein Bestes. Hm. Hörst du mich jetzt gut? Ja, jetzt erklärst du mal deine Erkrankung, was genau das ist. Also ich bin mehrfach drogenabhängig, schon seit meinem 13. Lebensjahr. Welche Drogen sind das? Ich habe angefangen mit Cannabis über LSD, Kokain, bis dann mit 20 Jahren Heroin dazu kam. Mhm. Habe es aber geschafft, trotz alledem ein Studium zur Sozialarbeit zu machen. Respekt. werde jetzt seit vielen Jahren substituiert. Und bist du auch in deinem Beruf tätig? Und bin auch in meinem Beruf als Sozialarbeiterin in einem Altersheim tätig. Mhm. Wo ich verstehe dich irgendwie so schlecht. Im Moment höre ich auch nur fast zu, was du sagst. Ich habe gar nicht so viel gesagt. Ja. Ja, ich bin auch in meinem Beruf als Sozialarbeiterin tätig. Du erklärst, also, was es bedeutet. Erklär mal, was es bedeutet. Du wirst substituiert. Was genau heißt das? Ja, ich bekomme ein Medikament. Das heißt Subutex. Mhm. Das ist nicht wie Methadon, dass man müde davon wird, sondern man hat einen recht klaren Kopf. Aber ich habe kontinuierlichen Beikonsum mit Heroin, Amphetamin und Benzodiazepinen. Ach du je. Eigentlich sollte dieses Medikament, was du gerade genannt hast, dich ja fernhalten von den anderen Drogen. Ja, aber ich sage im Nachhinein, die Substitution war eigentlich der größte Fehler, den man machen konnte. Wirklich? Weil, sage mal, entweder wäre ich jetzt tot oder ich hätte es geschafft. Diese Substitution, das ist eigentlich nur immer wieder das Rausschieben. Wie lange hast du denn die Substitution nur so, also einzeln genommen? Wie lange, wie viele Jahre? Oh, eigentlich noch nie so richtig. Irgendwie hatte ich immer Beikonsum dabei. Und wenn du jetzt dieses Medikament weglassen würdest, dieses Substitutionskram? Also, ich habe das Ziel, ich werde nächstes Jahr 50 und mein Traum ist es, bis zu meinem 50. Lebensjahr das zu schaffen, von diesem Medikament weg zu sein. Aber dann wärst du immer noch abhängig von anderen, von den anderen Sachen. Ja, ich weiß, das ist auch das große Problem. Das muss ich erstmal hinkriegen. Mhm. Ja. Also ich bin so jemand, ich konsumiere auf so einem ganz kleinen Level. Ich konsumiere nie viel, aber doch halt konsequent. Mhm. Lass mich fragen, zu verstehen, warum gehst du nicht den Weg, dass du dich zunächst von den Drogen, die du zusätzlich einnimmst, dass du dich von denen verabschiedest? Ja, weil ich es irgendwie viel zu einfach habe, immer wieder an diese Drogen ranzukommen, weil gerade die Amphetamine inzwischen so billig sind, dass man sie sich auch leisten kann, ohne sich irgendwie eine große Schulden Das heißt, während deines Studiums und die ganze Zeit, während du jetzt auch schon in deinem Beruf arbeitest, bist du eigentlich immer irgendwie auf Drogen? Also ich habe 4 Therapien gemacht. Mhm. Das ist halt auch noch so ein Punkt. Ich habe 4 Therapien auch mit einer kürzeren, also niemals mit einer längeren, aber einer kürzeren Klinikzeit hinterher bestanden. Ich habe Eltern, ich bin Einzelkind, die immer wieder gehofft haben, wieder enttäuscht worden sind, Und was für mich halt ein ganz großes Thema ist, meine Eltern sind jetzt beide 79, meinen, dass ich seit 2007 ganz clean bin. Ach du. Und irgendwie belastet es mich. Und du belügst sie. Wahrheit wissen. Aber ich denke auf der anderen Seite auch, sie sind jetzt 79. Ich möchte sie nicht nochmal damit belasten. Nee, aber das sollte doch eigentlich für dich Ansporn sein, es nun wirklich zu schaffen. Ja, aber so eine Drogenabhängigkeit ist schon eine schwere psychische Erkrankung. Absolut. Und wenn du im Alter von, wenn du so viele Jahrzehnte in diesem Drogengefängnis gesessen hast, ist mir das schon klar. Aber du bist vom Fach. Du kennst doch wahrscheinlich alle Möglichkeiten, alle Therapieformen, alle Tricks, die irgendwie möglich sind. Ja, ich werde auch gut betreut. Also ich habe im Rahmen einer Substitution eine psychosoziale Betreuung, die ich alle 3 Wochen sehe. Dann muss ich alle 4 Wochen zu meinem Arzt in die Sprechstunde. Zusätzlich bei meinem Arzt ist auch noch eine Sozialpädagogin angestellt, bei der war ich heute noch zufällig. Mit der muss ich auch noch Gespräche führen. Also du bist richtig gut eingebunden. Ja, also ich werde echt schon gut betreut. Und trotzdem geht es nicht richtig voran. Aber ich schaffe es irgendwie einfach nicht, mit diesen Drogen aufzuhören. Ne? Aber wäre denn nicht vielleicht... Amphetamine mir irgendwie Selbstbewusstsein geben, mir Antrieb geben, den ich sonst irgendwie nicht so habe, was mir hilft, meine Arbeit gut zu leisten. Also Sandra, ich will dir mal was sagen, wenn du in dem ganzen Drogensumpf, in dem du da gesteckt hast, wenn du das geschafft hast, dein Abitur zu machen, ein Hochschulstudium zu absolvieren und in deinem Beruf zu arbeiten, brauchst du keine Komplexe zu haben und Minderwertigkeitsgefühle. Dann bist du eine verdammt starke Frau. So, wenn du dieses alles geschafft hast, muss es doch mit dem Teufel zugehen, wenn du diesen Dreck nicht loskriegen könntest. Ich weiß auch nicht. Ich sag immer, ich bin so süchtig. Das klingt mir so, als hättest du dich schon irgendwie aufgegeben. Ja, ich kenne auch keinen anderen. Ich habe auf der einen Seite meine Arbeit. Ja, ich führe so ein richtiges Doppelleben. Mhm. Ich habe auf der einen Seite meine Arbeit, aber auf der anderen Seite halt dieses Drogenleben, was ich habe. Mein ganzer Alltag besteht, ich sag mal, zu 50% aus dem Drogenleben. Ich habe auch. So, das heißt, du bewegst dich ja auch immer so im Halbkriminellen. Du bewegst dich ja. Ein anderes Umfeld. Ist eine schlechte Leitung. Du hörst mich nicht, wenn ich dich dazwischen frage. Das heißt, du bewegst dich ja immer so im halbkriminellen Milieu. Du musst ja diese Drogen dir besorgen. Ja, aber ich hatte bisher das Glück, dass ich noch nie im Gefängnis war. Und auch seit 2007 ist auch das Beschaffen von den Drogen überhaupt nicht mehr kriminell geworden bin. Also, was weiß ich, früher habe ich schon mal geklaut oder so, aber das habe ich alles seit 2007 nicht mehr gemacht. Also du finanzierst die Drogen mit deinem Lohn, mit deinem Gehalt. Ja. Mhm. So, jetzt nochmal zu deinen Eltern. Wie ist dein Verhältnis zu deinen Eltern? Ja, sehr gut. Sehr ich bin gut. Einzelkind. Einzelkind, das heißt, das sind sehr wichtige Bezugspersonen. Ja. Und die alten Leute gehen davon aus, dass du seit 2007 vollkommen clean bist. Ja, die ist wohnen halt 100 Kilometer von mir entfernt. Ja. Die sehen mich nur einmal im Monat. Die telefonieren alle zwei Tage. Sandra, ich finde, das ist doch wäre doch eine ganz tolle Motivation, dass du das sowohl dir als auch deinen alten Eltern zum Geschenk machst, dass du wirklich clean wirst. Das müsste dich doch antreiben. Dass du's, ja, wenn ist auch nicht, ein großer Antrieb. Ja, wenn du es schon nicht für dich machst, dass es wirklich für die alten Leute machst und ihnen die Enttäuschung ersparst, dass sie das dann doch vielleicht irgendwie erfahren, dass du wieder drauf bist und in ihrem Alter dann das nochmal durchleben müssen. Ja, das ist die größte Angst, die ich habe. So, dann nimm diese Angst doch als Motivation, dass du losgehst. Man kann auch nach 30 Jahren Drogenkonsum oder Alkohol, kann man den Schritt in ein normales Leben schaffen. Das habe ich mehrfach hier in dieser Sendung schon gehört und habe Hochrespekt vor den Leuten, die das schaffen. Und warum solltest du es nicht schaffen? Du hast so viel geschafft in deinem Leben. Das ist alles eine Frage deiner inneren Einstellung. Du hast Therapeuten und Ärzte, hast du alles rund um dich herum, muss ich ja gar nicht erklären. Letztendlich ist es immer entscheidend, das weißt du, muss ich auch nicht sagen, was du willst. Und wenn du 10 Rückfälle hast, scheiß drauf, dann hast du 10 Rückfälle. Beim 11. Mal klappt es. Aber ich nehme auch ganz ehrlich sehr gerne Drogen. Ja, aber das will ich gar nicht hören. Ja, natürlich hat das auch seinen besonderen Reiz, aber du hast ja nun lange genug erlebt, was für eine Kehrseite Drogen auch haben. Dann müsste eigentlich die Lust an der Droge schon vergangen sein. Was für eine Aussicht, wenn du irgendwann in nächster Zeit wirklich ganz clean sein könntest und das Leben so rein genießen könntest, wie es ist. Ja, also es ist ja der Wunsch, den ich zu meinem 50. Geburtstag habe. Meine Eltern schenken mir die letzten Jahre immer zum Geburtstag eine Reise. Mhm. Also sie sagen, wenn wir dir Geld geben, dann ist das so und so weg. Und die haben halt gesagt, dass sie mir zum 50. Geburtstag eine größere Reise schenken möchten. Mhm. Und den Traum, den ich jetzt habe, mich von meinem Substitut langsam runterdosieren zu lassen, und dann vor meinem 50. Geburtstag in Entgiftung zu gehen. Sehr gut. Am liebsten aus der Entgiftung raus, die Tasche wechseln, ab zum Flughafen. Perfekt. Und nochmal irgendwie 4 Wochen weg, damit ich den Abstand zu hier alle mal habe. Sehr guter Plan. Der Entzug ist ja mit der Entzündung auch nicht beendet. Der ist ja danach auch noch da. Wann hast du Geburtstag, genau? Nächstes Jahr im August. Okay. Das ist doch ein guter Plan. Das ist ein realistischer Zeitplan. Sandra, ich kann dich wirklich nur bestärken, dass du das machen musst. Du musst es machen. Es ist dein wertvolles Leben und es sind deine dir wertvollen Eltern, für die du das auch tust. Ich möchte auch nicht mit 60 Jahren irgendwie noch auf der Drogenszene rumlaufen. Gruselig. Oder mit dem Stock zu meinem substituierenden Arzt. Grauenhaft. Weil das war wirklich nicht mein Lebensziel. Ich werde, Sandra, da unsere Zeit jetzt ein bisschen wegläuft und ich dir eigentlich alles gesagt habe, was ich sagen kann, möchte ich aber, dass auch nochmal der Frank, mein Psychologe, nochmal ein paar Worte mit dir redet. Es kann ja nicht schaden, oder? Okay. Okay, also. Dann muss ich wieder aufstehen. 50. Ne? Geburtstag, das ist ein Top-Ziel. Bitte, bitte mach es. Bitte, bitte mach es. Für dich, für dein Leben, für deine Eltern. Jetzt legst du auf und der Frank ruft gleich an. Ja, ich bedanke mich recht herzlich für dein Gespräch. Sehr gerne, Sandra. Alles Gute. Toi, toi, toi. Toll. Ja, tschüss. Ja auch. Danke, tschüss, ciao. So, und weiter geht es um 1.53 Uhr mit der Brigitte. Brigitte. Guten Morgen, Domian. 76, guten Morgen. Mein Thema ist, dass ich oft geschlagen worden bin, aber der Mann war alkoholabhängig. Von deinem Mann? Ja. Mhm. Und jetzt ist er aber schon 20 Jahre verstorben. Aber ich denke immer wieder daran, ja. Aber sonst geht's mir gut, möchte ich sagen. Ja, wie kommt man da so hinter? Also der Mann ist 20 Jahre tot schon. Ja, ja. Und wie lange warst du mit ihm zusammen gewesen? 34, verheiratet. Und hast du da Musik an im Hintergrund oder irgendwas? Ja, der alte Fernseher, aber das ist nicht deine Sendung. Ja, mach mal ein bisschen leiser. Dann, Moment bitte. Ja. Irritiert ein bisschen, wenn ich hinten Gejohle höre. Noch ist es nicht leiser. Jetzt ist es leiser. Jetzt wird Brigitte zurückkommen. Da ist sie. So, kann weitergehen. Ja, ist gut. So ist besser. Was genau hat er gemacht? Wie hat er dich geschlagen und wie oft und warum? Naja, immer wenn er kam dann von der Arbeit nicht nach Hause, ist in eine Kneipe gegangen und die erste Zeit bin ich ja auch noch hingegangen und wollte ihn holen. Mhm. Aber der kam ja nicht. Und dann, ja, dreimal die Woche oder zweimal bestimmt. Hat er dich geschlagen? Ja, ja. Wie hat er dich geschlagen? Na, mit seinen Händen. Wohin? Und in der Küche, da gibt es so ein Fenster und unterm Fenster ist dann eine Platte und da kannst du einen Müllkasten hinstellen, also Müll einmal. Mhm. Und da bin ich dann manchmal reingekrochen, dann habe ich nicht so viel mehr abgekriegt. Ach, dann bist du durch das Fenster gekrochen? Nee. Jetzt. In die Mülltonne? Wenn du jetzt hier eine Stulle machst am Fenster, dann ist doch so ein Brettchen da. Mhm. Und da drunter ist dann noch ein Platz für einen Mülleimer. Und da hast du dich versteckt? Naja, aber er hat mich ja gesehen. Aber Brigitte, noch eine kleine Bitte, halt doch mal den Hörer still. Ja, das habe ich nicht gemacht. Genau, es rumpelt nämlich so. Mhm. Und das ging dreimal. Ja, ja. Habt ihr Kinder gehabt? Ja, ja. Haben die Kinder das auch mitbekommen? Ja, ja. Wie viele Kinder habt ihr? Zwei. Und hat er die Kinder auch geschlagen? Ja, den Jungen, ja. Der war ein bisschen aufmüpfig immer. Und das Mädchen nicht? Nee. Hat er dich mal so geschlagen, dass du sogar verletzt warst? Nee. Also so. Heute denke ich aber manchmal, wenn ich mich im Spiegel gucke, meine Nase geht so ein bisschen nach rechts. Ob's vielleicht doch was war. Ja, auf jeden Fall war es eine lange Zeit der Angst, die du da durchlebt hast. Ja. Dass immer wieder was passieren konnte und es war keine schöne Zeit. Nee. Und dann, bevor er verstorben ist, er hatte auch diese olle Krankheit 14 Tage vorher, dann hat er für alles Danke gesagt, konnte ich auch gar nicht damit fertig werden. Mhm. Aber inzwischen ist es schon hinter mir alles. Mhm. Aber weil du aufhörst und alle guten Wünsche immer den Menschen gibst, habe ich gedacht, ich muss dich auch mal anrufen. So, wenn das jetzt so lange her ist, 20 Jahre her, und dich das immer noch so sehr beschäftigt, mhm, sagt das ja viel aus. Ja, ja. Du hast danach keine neue Partnerschaft? Ja, doch. Doch? Im Bekanntenkreis, ja. Wo wir uns auch schon als Kinder kannten. Bist du jetzt mit diesem Mann zusammen? Nee, der ist verstorben. Der ist auch verstorben. Mhm. Aber diese Zeit von damals kommt dir immer wieder in den Sinn. Und, ja, ja. Und du hast schlechte Gefühle, wenn du daran denkst. Mhm. Wie oft denkst du daran? Ach, nur vielleicht einmal die Woche. Ist nicht so schlimm. Ja, das geht ja noch. Ja, ja. Ich dachte jetzt, so wie du es gerade geschildert hast, dass sich das täglich bedrückt. Nein, noch. Nein. Dann überlege ich jetzt gerade, könnte man sagen, dass du damit leben kannst? Ja. Oder? Ja. Aber du hast dich bei mir gemeldet, um das nochmal so zu erzählen. Ja, ja. Mhm. Du hast gerade gesagt, der hat so eine olle Krankheit gehabt. Ja, Krebs. Ach so. Mhm. Wie hast du das denn damals empfunden, dann, als er gestorben ist? Naja, da war man ja beschäftigt auch mit den ganzen Sachen und unterschreiben dies und das und Konto und da hat man auch viel Arbeit. Das ist schon klar, aber war da so auch so eine gewisse Erleichterung, dass er jetzt nicht mehr in deinem Leben ist? Ja, das war auch, das stimmt. Und wie lange hat das denn gedauert, bis du wieder einen neuen Partner hattest? Ach, das eine ganze Weile. Mhm. Mhm. War denn diese andere Partnerschaft dann schöner und entspannter für dich? Ja, ja, weil wir uns als Kinder kannten und die Familie und alles sowas. Ja. Mhm. Wie denken denn deine Kinder über den Vater und das, was der damals gemacht hat? Nee, wir sprechen gar nicht drüber. Ach so. Warum? Weiß ich nicht. Würdest du gerne mal ab und zu darüber sprechen? Ja, vielleicht sollte ich es mal machen. Finde ich schon. Das ist eine gute Anregung von ja, dir. Vielleicht ist das ganz gut, auch für dich, um da doch nochmal ein paar Sachen loszukriegen und auch den Kindern das zu erzählen, ja, ja, wie die Lage war. Ja, ja. Liebe Brigitte, die Sendung ist vorbei. Wir beide haben uns unterhalten. Mhm. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und sprich mal mit deinen Kindern. Ich glaube, das ist ganz gut. Danke und tschüss für dich. Alles Gute Liebe, Nacht. Tschüss, ciao. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Benjamin Fließ und morgen heißt unser Thema: Ich schäme mich vor meinem Arzt. Habt ihr euch schon mal vor eurem Arzt geschämt? Wenn ja, warum? Oder seid ihr gerade in einer Situation, dass ihr euch schämt, zum Arzt zu gehen? 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Bis dahin. Ciao, ciao.